الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد alle so gebet Allah dem Herrn der Welten Allahs Segen und Heilung und Barmherzigkeit den auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal hat uns aufgefordert, uns an sein Buch und an die Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wa sallam festzuhalten. Und diese göttliche Offenbarung, dieses göttliche Gesetz hat nicht nur das Zusammenleben oder hat nicht nur deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala definiert und vorgegeben, sondern auch deine Beziehung zu den anderen Menschen, mit denen du zusammenlebst. Sowohl die nahen Verwandten, als auch die weit Verwandten, als auch die Nachbarn oder die Menschen in der Gesellschaft, in der du lebst, allgemein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Nisa in der 36. Ayah sinngemäß, dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und seid den Eltern gegenüber gütig und genauso den Verwandten, den Weisen, den Bedürftigen, den nahen Nachbarn, dem entfernten Nachbarn, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges und das, was eure rechte Hand besitzt. Wahrlich, Allah liebt nicht jemanden, der stolz ist und der prahlt. Diese Aya, als auch zahlreiche andere göttliche Texte, haben den gläubigen Diener dazu aufgefordert, den Kontakt zu seinen eigenen Verwandten aufrechtzuerhalten und ihn zu pflegen und dass man seinen Verwandten gegenüber Gutes tut. Und sie haben uns davor gewarnt, diesen Kontakt mit unseren Verwandten abzubrechen und ihnen Schlechtes zu tun. Sogar hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass jemand, der seinen Kontakt zu seinen Verwandten bricht, den Paradiesgarten nicht betreten wird. Trotz alledem gibt es viele unter uns, die dieses Recht der Verwandten missachten und statt dem Kontakt oder anstelle des Kontaktes zu ihren Verwandten und anstelle der Zuneigung gegenüber ihnen Hass und Missgunst und Streit säen. Selbst wenn es die eigenen Eltern wären oder die eigenen Geschwister, und zweifellos ist dies eine gefährliche Ansage für den Zorn Allahs und seinen Fluch und seine Strafe, möge Allah uns davor bewahren und hüten. Denn Allah Azza wa Jal sagte über diejenigen Menschen, die den Kontakt zu ihren eigenen Verwandten abbrechen, in Surat Muhammad, in Vers 22 und 23, jene sind diejenigen, die Allah verflucht hat, und denen er ihr Gehör und ihr Augenlicht weggenommen hat. Es gibt verschiedene, jeder von uns weiß, was es bedeutet, den Kontakt zu seinen Verwandten abzubrechen. Dass man sie nicht begrüßt, dass man sich von ihnen abwendet. Die Frage ist, was sind denn die Gründe dafür? Es gibt zahlreiche Gründe dafür, aber manche davon möchten wir am heutigen Tag nicht unerwähnt lassen. Und der wichtigste Grund zweifellos ist die Unwissenheit. Und mit der Unwissenheit meine ich in diesem Zusammenhang die Unwissenheit über den gewaltigen Nutzen und den gewaltigen Lohn, den man zu erwarten hat, wenn man den Kontakt zu seinen eigenen Verwandten pflegt, ganz besonders den Eltern gegenüber. Und auf der anderen Seite die Unwissenheit gegenüber der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala und wie schlimm es ist, dieses Gebot Allahs zu umgehen oder zu hintergehen. Das ist zweifellos der Hauptgrund und deswegen begeht eigentlich kein Sünder eine Sünde, es sei denn aus Unwissenheit gegenüber, dem er gesündigt hat in Wirklichkeit. Zweifellos ist auch die schwache Taqwa und die schwache Religiosität ein Grund dafür, dass der Mensch Sünden begeht. Denn wenn er sich vor Allah vorsieht und wenn er Allah fürchtet und seine Strafe, wird er zweifellos diese Sünde nicht oder kaum begehen. Ein weiterer Grund ist die Überheblichkeit und der falsche Stolz. Denn es gibt manche Menschen, die aufgrund ihrer Position in der Gesellschaft, aufgrund ihres Ansehens oder weil sie reich sind oder weil sie von edler Abkunft sind oder was auch immer, der Meinung sind, dass die anderen ihn eigentlich besuchen sollten. Und das sind diejenigen, die sagen, meine Verwandten besuchen mich nicht, meine Verwandten fragen nicht nach mir und so weiter und so fort. Und natürlich könnte man sich fragen, warum fragt er nicht nach ihnen? Vielleicht ist das der Auslöser des Ganzen gewesen. Und sehr oft passiert es bei älteren Leuten, die dann sagen, normalerweise der Jüngere sollte den Älteren anrufen. Das kann gesellschaftlich normal sein, das stimmt schon, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dazu aufgefordert, dass man den Kontakt zu seinen Verwandten pflegt und hat nicht gesagt, dass der Ältere den Jüngeren anruft oder umgekehrt, sondern das soll derjenige machen, der die Hasanat von Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung bekommen möchte. Auch kann Habsucht und Geiz ein Grund dafür sein, dass ein Mensch sich vor seinen eigenen Verwandten zurückzieht, weil er Angst hat davor, dass sie von ihm vielleicht Geld leihen wollen oder von ihm etwas erwarten. Und noch schlimmer ist es, wenn manche reiche Leute extra wegen solchen Sachen ihre Zakat nicht ihren Verwandten geben, sondern Leuten außerhalb der Familie, wo sie doch, wenn sie es ihren eigenen Verwandten geben würden, wie Bruder und Schwester, also Leuten unter den Verwandtschaften, denen man die Zakat geben darf, dann würden sie nicht nur den Lohn für die Zakat bekommen, sondern gleichzeitig auch den Lohn dafür, dass sie den Kontakt zu ihren Verwandten pflegen. Ein weiterer Grund dafür, dass man den Kontakt zu Verwandten vernachlässigt, ist, dass man mit weltlichen Dingen mehr als nur beschäftigt ist. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Leute teilweise Einladungen absagen oder nicht Reisen auf sich nehmen und Verwandte besuchen oder anrufen, dass sie sagen, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich habe keine Zeit, ich habe Familie, ich habe Kinder und das alles nimmt mich so sehr in Anspruch, dass ich meine eigenen Verwandten vernachlässige. Obwohl jeder von uns weiß, dass es Verwandte gibt, die, wenn man sie sogar nur einmal jährlich zum Eid anrufen würde, es einem anrechnen würden. Manche von ihnen vergisst man. Und die Schwachen unter ihnen, die psychologisch Schwachen unter ihnen, vielleicht führt das bei ihnen sogar dazu, dass sie schlecht über dich denken, weil du nie nach ihnen fragst. Und vielleicht denken sie dann, dass du sogar sie absichtlich meidest. Und das führt letztendlich dazu, dass man den Kontakt natürlich abbricht. Meine lieben Geschwister, und hier sprechen wir jeden Menschen an, der an Allah und seinen Gesandten glaubt, dass er in sich geht und mal seine Verwandtschaft vor Augen hält und sich überlegt, wen von ihnen er zum letzten Mal angerufen oder besucht hat oder ein Geschenk gegeben hat, bei wem er zuletzt nachgefragt hat, ob er ihm helfen kann, nicht damit er hört, er braucht keine Hilfe, sondern damit er ihm helfen kann. Denn zweifellos sind das die Menschen, die das größte Anrecht darauf haben, dass man ihnen zur Seite steht. Meine lieben Geschwister, es gibt manche leider, die mit fremden Menschen mehr Geduld haben als mit ihren eigenen Verwandten. Es gibt manche Menschen, die es nicht aushalten, lange mit ihren eigenen Eltern zu sitzen und jede Minute, die sie mit ihnen verbringen, als zu viel und anstrengend empfinden und es ihnen sogar schwerfällt, Gespräche mit ihren eigenen Eltern zu führen, selbst wenn man sich nur über Alltägliches unterhalten würde, obwohl solche Sachen den Eltern große Freude bereiten. Aber wenn es der eigene Freund ist, dann schafft man es, stundenlang die Nacht über mit ihnen zu verbringen. Oder zum Beispiel behandelt man manchmal seine eigene Ehefrau besser als die eigene Mutter, die einen getragen hat und erzogen hat. Meine lieben Geschwister, solche Personen haben sich selbst das Gute im Jenseits mit ihren eigenen Händen verwehrt. Eine weitere Form des Abbrechens der Kontakte mit den eigenen Verwandten ist, dass man sagt, ich werde diese Menschen nur besuchen, wenn sie mich auch besuchen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist nicht was, das bedeutet nicht Kontakt aufrechterhalten. Den Kontakt aufrechterhalten bedeutet nicht, dass man jemanden unter den Verwandten erst dann besucht und erst dann sich mit ihm trifft und erst dann was Gutes gibt, erst wenn er einem auch etwas geschenkt hat und wenn er sich auch um einen kümmert, sondern den Kontakt zu pflegen mit den Verwandten bedeutet, dass du der Grund bist, dass der Kontakt zustande kommt. Das heißt, der Kontakt ist nicht da, aber du bist derjenige, der ihn herstellt. Meine lieben Geschwister, den Kontakt mit den eigenen Verwandten abzubrechen, gehört, wie ihr bereits gehört habt, zu den großen Sünden. Und einmal wurde Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu darüber gefragt. Er sagte, man fragte ihn, O Führer der Gläubigen, gibt es irgendetwas, oder sag mal, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir irgendwas im Geheimen mitgeteilt, was alle anderen nicht wissen? Hat der Prophet dir irgendwas erzählt? Weil es gibt leider unter den Muslimen manche, die Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, weil er eben ein Verwandter des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, der Cousin des Propheten alaihi wasallam, dass sie denken, dass er von der Religion etwas besondere Informationen bekommen hat und eine ganz andere Stellung hat als andere Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir nichts Persönliches mitgeteilt, was er allen anderen Menschen vorenthalten hat. Aber ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagen hören: Allah verflucht denjenigen, der für jemanden anderes außer Allah schlachtet. Allah verflucht jeden, der einem Unheilstifter Unterschlupf gewährt. Allah verflucht jeden, der seine eigenen Eltern verflucht. Und Allah verflucht jeden, der die Grenzen verändert. Die Sahaba radiallahu anhu haben das nicht begreifen können. Wie kann das sein, dass jemand seine eigenen Eltern verflucht? Das ist unmöglich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen mehr oder weniger Recht gegeben, hat gesagt, ja, das machen sie auch nicht, sondern sie sind Grund dafür, dass es geschieht. Und das reicht schon. Das ist nämlich, wenn du jemanden anderes beleidigst und er dich dann zurückbeleidigt, dann hast du genau das getan, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hiermit vermeiden wollte. Und das ist sicherlich ein großes Vergehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor schützen. Meine lieben Geschwister, unser einer mag sagen, ich bin in Deutschland und deswegen habe ich hier, also viele von uns sind ja, leben zwar hier, aber haben viele ihrer Verwandten nicht in Deutschland oder weit entfernt. Und das ist kein Grund, liebe Geschwister, den Kontakt zu den Verwandten nicht zu pflegen, denn dieser Kontakt kann auch mit modernen Mitteln, wie zum Beispiel E-Mails oder mit Telefonaten, aufrechterhalten werden und muss nicht unbedingt körperlicher Natur sein, indem du jemanden mit deinem Leib und Seele besuchst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen. Und das war sicherlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was diese Regelungen angeht. Und so werden wir uns inshallah ta'ala in der nächsten Freitagspredigt noch einmal damit befassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, unseren Kontakt mit unseren Verwandten nicht nur aufrecht zu halten, sondern ihn wiederherzustellen, wenn er vergangen ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu seiner Religion auf schöne Art und Weise zurückbringen. Und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Übel unserer Seelen und vor dem Schlechten unserer Taten. Und wir bitten ihn um Vergebung unserer Sünden und unserer Missetaten. Denn er ist derjenige, der allvergeben ist und er ist der Nachsichtige. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa sallam.